Außerdem fanden die Entdecker Gefallen an der schönen Kleidung und an den Tätowierungen der Evenken. So wurde deren pittoreske Kultur in den Augen der europäischen Reisenden gewissermaßen zu einem Archetypus für alle Völker Sibiriens. Nicht zuletzt waren es in erster Linie von den russischen Kaisern ins Land geholte deutsche Forschungsreisende, die einen für europäische Zungen und Ohren leicht gebräuchlichen Begriff schufen. Eninalan etwa hätte es bedeutend schwerer gehabt. Wir möchten einen weiteren, alles andere als unbedeutenden Faktor ins Spiel bringen, dem eine entscheidende Rolle zukam. Auf die Teufelsdimension haben wir hingewiesen, ebenso auf die von Anfang an existierende Gleichsetzung von Schamane und Teufelspriester. Vermutlich wird das auf der zweiten Silbe betonte Schaman der Evenken in christlichen Ohren wie eine Verballhornung des Wortes Satan geklungen und damit die eigenen Erwartungen bestätigt haben. So bringt allein der Terminus Schamane die Unterstellung auf den Punkt, dass die Menschen Sibiriens dem Satan folgten. Zugleich wird die Mücke zum Elefanten gemacht. Ein regionaler Spezialbegriff wird isoliert, selbst die Evenken hatten noch drei weitere Begriffe, um dann zum neuen, allumfassenden Kollektivsingular verabsolutiert zu werden. Es handelt sich also für die meisten sibirischen Gesellschaften um eine Fremdbezeichnung. Wirklich fatal wird die Angelegenheit jedoch, weil mit dieser Mücke, dem künstlich aufgeblasenen Begriff, der tatsächlich existierende Elefant zum Verschwinden gebracht wird. Längst hat es sich eingebürgert, alle traditionellen sibirischen Religionen als Schamanismus zu bezeichnen. Umso wichtiger sei es zu erkennen, sagt Ronald Hutton, dass jene spirituellen Spezialisten, die aus westlicher Perspektive als Schamanen identifiziert werden, gar keine dominierenden Gestalten in ihren Gesellschaften waren. Sie standen weder im Zentrum des sozialen noch des religiösen Lebens.